Wann sollen wir besonders beten? Wir sollen besonders beten in Gefahren, in Versuchungen und wenn wir dem Tode nahe sind. Außerdem sollen wir häufig beten und es ist gut, dass wir es tun, am Morgen, am Abend und vor den wichtigen Handlungen im Verlauf des Tages. Das ist ja vollständig hier, was er aufzählt, wann man beten soll, also nicht nur morgens, abends und beim Essen, sondern besonders in Gefahren, in Versuchungen und wenn wir dem Tode nahe sind, also wenn irgendeine Gefahr für das leibliche Leben besteht. Außerdem häufig, ja, ist gut, dass wir am Abend, morgen und vor den wichtigsten Handlungen im Verlauf des Tages beten.